herzlich willkommen zum Uncast Episode 229, einen Lutscher geschenkt bekommen. Haha, ja genau, Lollipop Update am Nexus 4. Trifft jetzt bei den Leuten ein, ist schon eingetroffen bei vielen wahrscheinlich. Ich war live dabei, als jemand das bekommen hat auf dem Nexus 4. Sehr schön. Und Google bekommt vielleicht Probleme, aber nicht wegen dem Lollipop-Update und auch wohl kaum wegen Android an sich, sondern wegen der Suche. Ja, da gibt's ein paar News dazu. News, genau. Gibt's dann auch noch. Community, gab's auch wieder ein paar Sachen. Und natürlich wieder die App der Woche. Ein Spiel diesmal wieder. Ach ja, hatten wir schon lange nicht mehr, gell? Genau. Gut, also, wie sieht's aus? Lollipop-Update am Nexus 4 eingetroffen. Mittlerweile dürften ja viele ihre Lollipop-Updates schon bekommen haben. Nexus 5-User verwundert das kaum. Ja? Und natürlich auch nicht die neuen Geräte. Da wurde ja Lollipop alleine schon mit ausgeliefert. Also nur Lollipop, gab es keine Vorabversion. Und jetzt sind aber auch die Nexus 4 Nutzer an die Reihe gekommen. Und wie macht sich denn da das Lollipop drauf? Muss man Angst haben? Ehrlich gesagt, Angst haben wie zum Beispiel bei Jellybean Upgrades auf KitKat. Besonders damals von Gingerbread auf Jellybean. Ja, da gab es immer mal wieder Schwierigkeiten, zum Beispiel Telefone, die dann einfach, wo das also lief, das Grundsystem, aber an sich dann überfordert waren, sobald man eben eine normale Anzahl von Apps eben installiert hat. Die Sache von Jellybean auf KitKat war dann nicht mal ganz so dramatisch, aber auch da gab es doch einige Handys, die einfach danach nicht mehr vernünftig liefen. Und deswegen gab es eben immer wieder Ängste, ja, vor so Upgrades auf die nächsthöhere Version. Auch diesmal wurde wieder gewarnt wegen Bugs, die vorhanden sein sollen unter Lollipop. Ja, ich müsste nicht ganz ausschließen, denn es ist ja ein Problem, dass eben verschiedene Geräte, so viele verschiedene Geräte vorhanden sind auf dem Markt. Und da kann es natürlich sein, dass sich das auf dem einen oder anderen Gerät eben nicht ganz so verhält, wie man sich das eigentlich vorgestellt hat, wie man sich das wünscht. Und das kann natürlich passieren. Ja. Die Erfahrung auf dem Nexus 4 ist eigentlich durchweg positiv. Mir hat, was mir besonders aufgefallen ist, das Update hat besonders lange gedauert. Ja, also beim letzten Update, das ging relativ schnell, also von, was war das, von Jellybean auf KitKat, ja, war das relativ schnell, das Update, aber diesmal hat es wirklich sehr, sehr, sehr lange gedauert. Ich weiß nicht, was da im Hintergrund gemacht wurde, aber es war schon, also mindestens doppelt so lange wie beim Update von Jellybean auf KitKat. Sehr verwunderlich. Vielleicht kommt es daher, weil eben sehr viele Grafikelemente drin sind, was ich leider, tja, Asche über mein Haupt, vergessen habe zu schauen, wie jetzt nach dem natürlichen Programm, das war ja ein Gerät, das im laufenden Betrieb war, wie da der Speicher vor und nach dem Update ausgesehen hat, ob das, wie viel Speicher das Update im Prinzip dann zusätzlich gefressen hat. Das wäre nämlich ja eine Erklärung dafür, warum das Update so lange gedauert hat, ja, das zu flashen. Und das ist schon ein Fauxpas gewesen von mir, muss ich zugeben. Ja, das ist unglaublich, sowas, dass mir das sowas passiert, um mich zu fassen. Ja, kann passieren. Aber was ich jetzt sagen kann, es läuft stabil. Es gibt keine größeren Probleme. Einmal gab es ein Soundproblem bei der Google Maps Navigation. Da empfiehlt es sich, vorher mindestens einmal auf die Volume-Einstellungen zu gehen, auf die Lautstärkeneinstellungen im System und dort mal mindestens einmal den Regler dort zu betätigen. Ja. Denn vorher war Google Maps stumm. Danach, obwohl an der Lautstärke eigentlich so nichts verändert wurde, nur ein bisschen den Hebel, also den Lautstärke-Slider bewegt, wieder zurück. Allerdings nicht der Hauptslider, also nicht die Hauptlautstärke, sondern in den Einstellungen, Settings, Lautstärkenregelung dort, ja, die verschiedenen Slider, es gibt, glaube ich, 3 Stück, ja, die kurz bewegen und dann ist auch Maps wieder lautstark dabei. Ja. Also, ansonsten muss ich sagen, sofort nach dem Update hat er wie üblich die Apps auch aktualisiert und es gab keinerlei Probleme. Das hat alles so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat. Auch das Design, auch jetzt, ja, man sieht, es geht ja doch, auch bei Google, ja, auch oben die Zeilen, die Statusleiste und so weiter, wird entsprechend dann koloriert. Vorher bei KitKat musste man sich dafür den Google Experience Launcher installieren. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, um eben davon zu profitieren. Das geht jetzt auch so. Nichts anderes habe ich auch erwartet. Und ja, Geschwindigkeit ist sehr gut. Also ich konnte jetzt keine Verlangsamung feststellen bei bei der normalen Benutzung, ja, also das ist etwas, was ich schon gemerkt habe vorher, dass manche Geräte dann eben schlechter reagieren nach Updates, weil sie einfach ein bisschen überfordert sind, ja, wenn das Update gerade noch so funktioniert. Aber das ist eben hier nicht der Fall. Man kann wohl schon sagen, dass es von den Leistungsdaten her nicht mehr braucht als jedes normale KitKat-Handy eben. Und das ist auch ziemlich wichtig für die Geräte und die Leute, die eben da schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ja, also ich hab die Geschichte zwar schon mal erzählt, aber da gab's jemand mit einem Xperia Zola, mittlerweile natürlich auch ein anderes Handy, aber da wurde das Update auf Ice Cream Sandwich gemacht, ne? Auf Jelly Bean, ja, egal, ja. ich glaube, es war auf Ice Cream Sandwich genommen. Und danach ging einfach nichts mehr vernünftig. Maps hat nicht mehr funktioniert. Es war viel zu langsam. Es hat ständig gehangen. Es ist abgestürzt das öftere Mal. Ja. Ich meine, ich kenne das Problem. Allerdings hat das nichts mehr mit den Leistungsdaten zu tun, sondern einfach offenbar mit Anpassungsprobleme. Auch ich hatte ja Probleme von einem Update von Jelly Bean auf KitKat. Danach funktioniert ja einige Sachen bei weitem nicht mehr so stabil wie in der Jelly Bean Version. Das ist aber wahrscheinlich ein Treiber und Anpassungsgeschichte. Da hat man aber selbst keine Eingriffsmöglichkeit. Also Google Maps stürzt bei mir jetzt nach dem KitKat Upgrade und also nicht nach dem KitKat Upgrade, sondern nach dem Maps Update, ja, auch nach 9.1 oder sowas, also 9.1, stürzt also permanent ab. Ich kann das nicht mehr benutzen richtig und sehr, sehr schade. Google muss da noch nacharbeiten. Ja. Hingegen unter Lollipop gab es da mit dem Maps, um dabei zu bleiben, keine Probleme. Deswegen denke ich einfach, dass das damit zusammenhängt, dass neue Maps im Lollipop-Design unter KitKat, dass es da eben Probleme gibt. Ja, ansonsten, wie gesagt, nichts zu meckern. Geschwindigkeit stimmt. Design, ja, also auch da gibt es keine Änderungen jetzt zu den neuen Geräten, wo man ja vermutet hätte, dass vielleicht ja, so ein bisschen was kastriert wurde, damit eben die Leistungsdaten von den nicht ganz neuen Geräten noch mitmachen. Aber da muss ein Lob ausgesprochen werden. Offenbar haben es die Entwickler geschafft, eben das neue System auch so zu konzipieren, dass man eben nicht mehr Leistungsdaten benötigt. Apps funktionieren. Kompatibilitätsprobleme habe ich jetzt noch keine gesehen, von daher kann man jetzt auch sagen, okay. Der Akkuverbrauch ist auf keinen Fall schlechter geworden. Auch das etwas, was mich gewundert hätte. Da hätte ich vermutet, dass es ein bisschen schlechter wird, ja, weil ja auch mehr Grafik gepusht werden und so, aber im Normalbetrieb macht sich das nicht bemerkbar und es wird eben auch nicht dadurch die Laufzeit verkürzt. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, wenn das Handy wenig benutzt wird, dann hält der Akku sogar noch länger. Ja, und es mag zwar jetzt subjektiv sein, das Gefühl, ja, aber es kommt mir jedenfalls so vor. Messungen selbst habe ich natürlich nicht durchgeführt, weil so diese Minuten, auch wenn es mal eine Stunde ist, Abweichungen, die sind mir eigentlich relativ schnurz. Es muss bis zum Abend halten und das tut's bei dem Gerät dann auch. Also kein Thema. Ne? Ja, gut, also zufrieden. Ihr könnt das Upgrade machen, zumindest auf dem Nexus 4. Keine jetzt massiven Bugs oder ähnliches feststellbar. Funktioniert alles wunderbar. Daher grünes Licht. Wenn ihr natürlich besonders besondere Programme habt, die sehr, sehr stark jetzt in das System eingreifen, dann könnte natürlich das passieren, dass da vielleicht das ein oder andere Programm nicht richtig funktioniert, etwas inkompatibel ist, beziehungsweise dann vielleicht auch Probleme verursacht. Ja, auch das ist ja manchmal oder das ist am häufigsten der Fall, dass ein Programm irgendwelche Kapriolen anstellt, eine App, und dann eben andere Apps zum Absturz bringt und vielleicht eventuell sogar zum Reboot des Telefons nutzt. Ich kann mich da noch gut erinnern an den More Player, der ist eigentlich recht gut, aber da war eine ganze Zeit lang ein Bug drin, wenn man, sobald man More Player installiert hat, ja, und das aufgerufen hat, das Programm, dann ist das Handy nach 1 bis 2 Stunden abgestürzt und hat rebootet. Generell. Also da muss man schauen, was, wenn da was sich tut, das ist meistens, sind da die Apps schuld. Ja, also Lollipop Update drauf machen, wenn ihr es angeboten bekommt. Ihr könnt da auf dem Nexus 4 offenbar nicht viel falsch machen. So, was anderes, das ich ausführlich schon in der Rios Wochensicht heute diskutiert habe oder besprochen habe. Google bekommt vielleicht Probleme. Denn die EU, Moment, jetzt muss ich mal überlegen, das ist immer ein Mist hier mit EU-Kommission und bla bla bla, wer wem was vorschlägt, ja. Ich glaube, der EU-Kommission wurde jetzt vorgeschlagen. Ich muss da mal schauen. Ach, das ist ja Mist. Ja, Mist. EU-Mist, ja. Genau. Ja, so ist das. Also es ist so, dass die EU-Kommission aufgefordert wurde, ja, vom EU-Parlament, so funktioniert das, ja, vom EU-Parlament nach einem Antrag von einem gewissen Herrn, wie heißt der Mensch nochmal, irgendjemand da, ne? der hat einen Antrag eingereicht, dass eben Google zerschlagen werden soll. Ja, also das so wurde das eben nicht formuliert. Es war falsch. Wie gesagt, mehr darüber in der Rios Wochensicht. Genau, Andreas Schwab war der Verantwortliche bei uns von der CDU und der hat etwas eingereicht. Ja, einen Antrag, wo eben Googles Suche irgendwie entflechtet werden soll von Google. Im Prinzip können wir sagen zerschlagen, aber das ist nur ein kleiner Unterschied. Trotzdem, ja. Das heißt, die Google-Suche soll getrennt werden von den anderen Diensten von Google. Unglaublich. Die EU macht sich damit natürlich lächerlich. Ihr wisst, mittlerweile bin ich gar kein so Google-Verfechter mehr, nur was überhaupt nicht geht, ist, dass man solche Signale nach außen sendet, denn das zeigt nämlich, dass Europa kein Platz ist für Innovation, für Web, für Fortschritt, für Startups oder für irgendeine Form von Zukunftsvision. Ja, und das, also dieses Zeichen wird der EU noch teuer zu stehen kommen, denke ich. Zeichen deswegen, ob das jetzt wirklich Auswirkungen hat, das darf stark bezweifelt werden, denn die EU-Kommission muss nicht der Entscheidung folgen des EU-Parlaments. Das ist nur eine Empfehlung sozusagen und es kann jetzt erstmal überhaupt gar nichts passieren. Ja, und davon gehe ich auch einfach aus, weil ansonsten würde sich die EU natürlich in einen Machtkampf verstricken, den sie verlieren wird. Nicht, weil Google so mächtig ist, sondern weil die USA das ganz sicherlich nicht tun würde. Ja, und damit eben auch die EU hier vorführen. Unter dem Motto, die EU kann entscheiden, was sie wollen, wir machen aber auch, was wir wollen. Basta. So. Auch wenn ich normalerweise eher nicht auf der Seite von den drei Buchstaben stehe, muss ich ganz ehrlich sagen, würde ich der USA hier vollkommen recht geben, denn es kann ja nicht sein, dass Europa hier entscheidet über eine Zukunft von einer amerikanischen Firma. Das geht so nicht. Maximal, was gemacht werden kann. Google kann natürlich hier mit anderen Mitteln ja gezwungen werden, eben wenn sie auf dem europäischen Markt Dienste anbieten wollen, dass sie das oder das oder das machen. Ja. Da kommt auch der Oettinger mal wieder rein, ja, mein Lieblingsfreund der Oettinger. Ja. Selbst der hat gesagt, eigentlich vor dieser Entscheidung, dass eine Zerschlagung und Enteignung nicht in Frage komme mit ihm. Und das soll ja schon mal was heißen. Aber was heißt es dann jetzt eben genau? Ja, und ja, aber es ist ja hier Uncast, ja, und da interessiert natürlich vor allem, kann das Auswirkungen haben für Google, also für Android. Also wollen wir mal den schlimmstmöglichen Fall annehmen, ja. Die EU-Kommission stimmt dem Ganzen zu. Die Google-Suche muss entflechtet werden, was immer das auch heißt, ja, von den restlichen Diensten. Das heißt, getrennt werden. Boom. So. Die US-Regierung sagt, ja, liebe EU, klar, ihr habt das so entschieden, also zerschlagt bitte oder entflechtet bitte unser US-Unternehmen. Das ist richtig so, ja. Wir wollen keinen Streit mit euch, ja. Bitte, bitte. Ne? Macht es so. Nehmen wir das auch mal an. So. Was bedeutet das für Android? Zunächst mal, für Android ist da eigentlich überhaupt keine Gefahr. Ja, also wenn das jemand wieder an die Wände malt, ich weiß, so ein paar Phonies sind da bestimmt jetzt wieder in heller Aufregung. Ja, ja, ja, Google, jetzt ist vorbei. Das ist das Ende von Android. Ja, genau. Ne? Und nein, Android wird es nur minimal berühren. Und zwar an der Stelle, wo es um die integrierte Suche geht, auf Android-Geräten. Ja, das Schlimmste, was damit berührt wird, ist die Voice-Suche. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Leute das tatsächlich aktiv benutzen, dieses Voice-Search. Ja, also das heißt, ihr könnt was in das Phone reinsprechen und dann bekommt ihr entsprechend Antworten geliefert. Ja, zum Beispiel wer ist Günther Oettinger? Okay. Ja, dann krieg ich jetzt hier übersetzt mit Michael Douglas. Also anscheinend kann man Günther Oettinger hier auch nicht platzieren. Also nicht prominent genug, der Mann. Ne? Doch. So viel zur Google Voice Search. Ne? Nein. In der Tat ist es eben so, dass das ein Problem sein könnte, die müsste eventuell weg oder anders konfigurierbar sein. Da sind wir genau bei der Sache. Ja, das ist eigentlich nur ein Problem, wie man das dann wieder verkauft, wie man das vermarktet. Microsoft hatte ja auch mal ein Problem mit dem Browser. Also mussten sie im Prinzip von der EU aus für die deutschen Installationen oder für die EU-Installationen musste eben vorgegeben werden, dass man auswählen kann, welchen Browser man denn installiert haben möchte und das heißt, ob der Browser installiert werden. Mittlerweile, glaube ich, kann man das schon wieder gar nicht mehr auswählen, also irgendwie gab es da auch ein Schlupfloch. Aber, naja, gut, okay. Also sowas wäre dann machbar, dass man zum Beispiel bei der Installation eben angibt, Voice-Suche aktivieren, Vorsicht, das setzt die Google-Suche voraus. Nein, ich möchte die Google-Suche nicht haben, ich möchte stattdessen Bing haben oder Yahoo oder was weiß ich, vielleicht sogar Startpage, ja, das wäre nicht schlecht, das wäre dann über Umwege Google-Suche, ja, auch nicht schlecht, aber anonym. Und dann geht die Installation eben weiter und man kann dann aber eben einige Funktionen nicht benutzen, wenn man dann eben die Google-Suche nicht ausgewählt hat. Das ist meiner Meinung nach legitim und das, so könnte man das lösen. Deswegen sehe ich eigentlich keine Gefahr für das Ganze. Selbst wenn alle unwahrscheinlichen Fälle eintreten würden. Ja. Also ich sehe hier nicht, dass die EU-Kommission überhaupt dem jetzt das in der Praxis umsetzt. Ja. Klar, der Druck ist natürlich größer geworden. Der Druck auch auf andere Firmen, die vielleicht hier bei uns in Europa etwas machen wollen. Die werden sich das natürlich jetzt nochmal überlegen. Also ich würde, in Europa kein Business mehr aufbauen im Web. Das ist also, da kriegt man so viele Steine in den Weg gelegt. Da ist es einfach Blödsinn. Ja, da würde ich dann das auf einem anderen Platz der Erde machen, wo hier vielleicht nicht ganz so viele Steine in den Weg gelegt werden und wo man dann auch starten kann und auf einmal dann tatsächlich mit einer Idee noch was erreichen kann, ohne dass die Bürokratie einem hier einen unterbuttert, ja, oder ohne dass ein Verlage hier den Saft abdrehen können, weil das Ganze ist ja eine Kampagne gegen Google von hier den Verlagen bei uns und das ist einfach erbärmlich, was da los ist. Entsprechend hat auch hier die schon die New York Times hier reagiert, ja, bei dem Ganzen und sagt hier, dass laut einer Transparenzerklärung zu diesem Antrag, einer von diesen Antragstellern, Andreas Schwab, zutage gefördert wurde, dass er monatliche Beraterhonorare zwischen 1.000 und 5.000 Euro von der deutschen Anwaltskanzlei CMS empfängt. Ja, so schreibt die, schreibt heise.de. Und diese Anwaltskanzlei, die vertritt ihrerseits wiederum den Verband Deutscher Zeitschriftenverleger. VDZ. So. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt, gelle? Naja, also, wenn ihr euch mit den Kollegen in den USA anlegen wollt, liebe Verlage, dann kann es aber auch mal ganz schnell in die Hose gehen, nämlich dann recherchieren auf einmal die amerikanischen Medien so gut, wie die deutschen Medien recherchieren, nämlich einfach nach so ihrem eigenen Gutdünken. Ne? Dann ist aber Schicht im Schacht. Ne? Gut. Also go, würde ich sagen, zu den News, denn mehr kann ich darüber jetzt hier, oder will ich hier darüber auch nichts sagen. Wer noch genaueres wissen will über diese Horrorentscheidung, ja, die eigentlich gar keine große Entscheidung ist, außer dass sie eben, naja, sagt, hallo, hallo, hier, wir sind die EU, wir sind Deppen. Mehr sagt es eigentlich nichts aus, mehr ist die Dings nicht wert, aber es ist leider ein großes Zeichen für den Fortschritt in Europa. Ja. Wer darüber mehr wissen will, Rios Wochensicht, wochensicht.net, kas.com, da gibt's mehr. Gut, weiter geht's, News. Qualcomm veröffentlicht ein Entwicklerphone endlich mal mit 8-Core, mit Octa-Core, 64-Bit CPU und endlich mal eine genügende Anzahl von Gigabyte als Hauptspeicher, nämlich 4 Gigabyte. Damit das erste Handy, das auch tatsächlich die 64-Bit ausnutzen kann. Ja. Das Gerät kommt mit einem 810 Octa-Core-Prozessor, wie gesagt, 64-Bit-Version, 6,2 Zoll Quad-Core-Display. Ja, die Displays werden eben alle mal größer. Ja, so ist das. Adreno 430 GPU, die schon gesagten 4 GB RAM, 32 GB interner Speicher, MicroSD-Kanslot natürlich. Für einen Entwickler von gehört sich das. 13 Megapixel Kamera hinten und Dual Flash LED und 4K Videorekordung, dass ihr so, so schön diesen 32 GB auch schön richtig verbraten könnt wieder. Und 4 Megapixel Front-Facing Kamera, gerade noch ausreichend für die Selfie-Fetischisten. Und ein eine, dann das frage ich mich jetzt auch, was das ist, ein neuer Qualcomm Hexagon DSP, Digital Signal Processor, okay, gut, 3020 mAh Akku und natürlich Lollipop drauf, ja, so wie sich das gehört. Das Ganze wird für $799 angeboten und soll bis Mitte, soll ab Mitte Dezember dann verfügbar sein. Wie gesagt, ist ein ausgewiesenes Entwickler-Smartphone. Was das eben in den USA da heißt, weiß ich nicht. Ob diese Version auch dann über den Teich schwappt, kann ich auch noch nicht sagen. Aber auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden darüber, denn von den Daten her wird das Gerät auf jeden Fall doch einige für einige interessant. Ja, das Nexus 6 ist relativ gut reparierbar. Wer hätte das gedacht? Ein neues Gerät, wo nicht wegen jedem kleinen bisschen gleich fortgeschmissen werden muss. Unfassbar. 7 von 10 Punkte gab's von iFixit für die Möglichkeit eben das Ganze zu reparieren. Ja. Und das ist schon gar nicht mal so schlecht. Es wird viel mit Schrauben gearbeitet, da innen drin, in dem Nexus 6. Auch das hat verwundert. Ist aber dann wohl auch dafür verantwortlich, dass man das relativ gut öffnen kann, beziehungsweise dann eben auch zerlegen kann. Weil es hat leider Einzug gehalten, dass man statt Schrauben dann Kleber nimmt oder ähnliches und das Ganze einfach kompakt zusammenpappt. Im wahrsten Sinne des Wortes, das ist dann natürlich bei einer Reparatur Unglaubliches, was man da leisten muss, um das Ganze wieder abzulösen. Aber auf jeden Fall, bei dem Nexus 6 ist es eben nicht ganz so schlimm und deswegen ist es gilt als sehr gut reparierbar. Das ist in letzter Zeit auch selten geworden. Ja, das muss man ganz klar sagen. Wer da genaueres sehen will, im Artikel, den ich verlinkt habe, ist wiederum der Originalartikel verlinkt von iFixit und da ist auch Videos mit dabei, wo ihr genau sehen könnt, wie man das auch machen kann, das Zerlegen. Und für Leute, die sich da auskennen mit dem Zerlegen eines Smartphones, die werden da sofort erkennen, dass es sehr viel leichter ist wie bei den meisten anderen Smartphones. Ja. Sogar der Netzadapter wurde übrigens auseinandergenommen, ja, zum Überprüfen, wie einfach der zerlegbar ist. Und ja, also da dürfen sich Bastler freuen. Und das bedeutet auch, dass wenn euer Nexus 6 mal nach der Garantie irgendwie Macken hat, es eine gute Chance gibt, dass ihr vielleicht eine Werkstatt findet, wo das Ganze für euch reparieren könnt, zu einem vernünftigen Preis, weil nicht alles fortgeschmissen werden muss. Und das ist natürlich auch sehr umweltfreundlich und ja, eigentlich alles wunderbar. Wunderbar ist auch das Humble Bundle, das es momentan wieder gibt, das Mobile Humble Bundle von oder mit Crescent Moon Games. Ja, genau. Ihr habt es richtig gehört, Crescent Moon Games, das ist doch die Firma, die so viele geniale Games gemacht hat, ganz genau. Ich finde, die Highlights sind auf jeden Fall Neon Shadow, Plucky Roads und Topia World Builder oder Topia World Builder. Diese sind hier, finde ich, super. Als Alpha-Versionen, wenn ihr übrigens mehr als $8 zahlt, bekommt ihr noch 2 Alpha-Versionen dazu. Natürlich auch die Vollversion, wenn die fertig ist, ja. Aber ihr bekommt jetzt schon die Alpha-Version von The Dear God und Exiles Far Colony. Und gerade von The Dear God finde ich, das sieht auch sehr, sehr interessant aus, ja. Und ich hoffe, dass die Musik, die in diesem Teaser dabei ist oder in dem Trailer, dass die auch tatsächlich im Spiel vorkommt. Schon, die ist fantastisch, sage ich, fantastisch. Ja, eieiei, das ist richtig schön wieder. Aber es sind natürlich auch noch Games dabei. Ihr wisst, wie das bei Humble Bundle funktioniert. Ihr zahlt einfach so viel, wie ihr wollt. Dann bekommt ihr Space Chicks. Das ist hier ein Debüt. Genauso wie 2-Bit Cowboys, auch ein Debüt. Genau, 2-Bit Grafik, Wahnsinn, ja. Gibt's das überhaupt? Neon Shadow ist dabei und Raven Sword Shadowlands. Ja, diese kriegt ihr auf jeden Fall, auch wenn ihr nur einen Dollar zahlt oder so. Ja, oder einen Euro. Wenn ihr mehr als einen Durchschnitt zahlt, der liegt momentan bei 7,15 Dollar, dann bekommt ihr noch den Tobia World Builder oder Tobia World Builder dazu. Wie gesagt, mein Favorit, super. Shadowblade, Mines of Mars, Plucky Roads und noch andere Spiele, die aber noch nicht genannt werden. Ja, also ihr wisst ja, bei Humble Bundle kommt so gegen Ende der Laufzeit immer noch was dazu. Und jeder, der eben über diesen Durchschnitt gezahlt hat, kriegt diese Spiele nochmals mit dazu. Ja. Das Ganze geht noch 7 Tage. Ihr habt also noch Zeit. Auf der Seite könnt ihr auch die Trailer dazu sehen. Und wie gesagt, wenn ihr dann mehr als 8 zahlt, gibt 8 Dollar zahlt, gibt's noch The Dear God und Exiles Far Colony dazu. Übrigens, hier ganz neu, Unlockable Bonus Content. Ja, wenn also bestimmte Anzahl von Geldern eingegangen ist, werden noch andere Spiele freigeschaltet. Ja, momentan sieht so aus: Siegecraft Defender, Relic Rush, Paper Monsters Recut, Pocket RPG und Raven Sword, ich glaube, den zweiten Teil. Oh, keine Ahnung. Ich kann das nicht lesen da. Auf jeden Fall, das ist Raven Sword Shadowlands für den PC. Genau, das kommt damit dazu. Also, das ist sozusagen noch zusätzliche Version für andere Sachen. Hier ist auch bei diesem Siegecraft Defender noch zu erwähnen. Das ist meiner Meinung nach ja so etwas wie hier, das kennt ihr noch, das Defender vom Amiga. Ja. Und ich finde, das hat schon einiges davon. Das Ganze, von der Idee her, von der Grafik her, ja, wäre es schön, aber leider ist es ein Tower Defense Game geworden, dann, naja. Aber trotzdem kommt so ein bisschen Flair noch auf, ja, damit, wenn ihr viel Fantasie habt und das einfach euch so vorstellen wollt, dass es so ist, dann klappt es auch, ja. Genau. Gut, also, Humble Bundle gibt's da jetzt ein neues und ich bin noch am überlegen. Ehrlich gesagt, mir gefällt eigentlich Blocky Roads und Tobia World Builder recht gut, aber Tobia World Builder gibt's auch alleine zu kaufen, ja, für ich glaube 1 Euro noch was, ja, also von daher, okay. Allerdings kriegt ihr hier, und das müsst ihr bedenken, die DRM-freie Version, wenn ihr das übers Humble Bundle kauft, nicht die Play Store-Version. Die DRM-freie Version ist auf jeden und auf beliebig viele Geräte zu installieren. Und ihr müsst es nicht für verschiedene Accounts, zum Beispiel das Gerät von eurer Bekannten oder eurer Lebenspartnerin, ja, müsst ihr es nicht nochmal für die Bekannte, die soll sich das schon alleine holen, ne? Aber für die Lebenspartnerin vielleicht, ne? Müsst ihr das dann eben nicht nochmal kaufen, sondern ihr könnt es dafür nutzen. Deswegen seid auch spendabel dabei, müsst nicht immer nur den Mindestpreis zahlen, sondern denkt doch mal drüber nach, was diese Apps alle wert sind, zusammen und einfach großzügig und nicht so knickrig, ja? Sofern ihr das könnt, natürlich. Ja, ich weiß, die Hörer hier sind sehr großzügig. Und deswegen, man muss zwar hier jetzt bei Humble Bundle nicht unbedingt mehr zahlen, als es normal kosten würde, aber auch vielleicht nicht ganz immer nur die Minimalsbeträge. Es sind hier sehr viele Leute bei Humble Bundle übrigens auch, die sehr viel dafür zahlen. Das sieht man als hier bei den Statistiken, ja. Zum Beispiel hier haben einige Leute einmal 100 Euro gezahlt, 65 Euro, 60 Euro, 55 Euro, ja, und so weiter und so weiter. Also es gibt doch schon Leute, die da einiges reinhaben. Müsst ihr nicht, ja, aber ihr könnt's. Gut, Times Square, ist Androidified. Jawohl, so sieht das aus. Google hat ja die riesige Leinwand, übrigens die größte Videoleinwand der Welt, ja, gemietet am Times Square für eine ganz lange Zeit, ja, also nicht nur ein paar Tage. Und jetzt könnt ihr da mit eurem Android-Gerät euer Android-Char, den ihr auf androidified.com ja, erstellen könnt, hier prominent platzieren, ja, für eine Zeit, und der erscheint dann auf dem Times Square Display. Wahnsinn, oder? Irre. Die Kosten, ja, für 4 Wochen belaufen sich für Google auf 2,5 Millionen Dollar. So teuer ist das Teil dort, ja. Wahnsinn. ja, aber es wird seine Wirkung nicht verfehlen, ja, wenn ihr überlegt, ja, Weihnachten und so, Times Square, und dort ist dann Androidify auf dem Schirm. Das ist doch fantastisch, ja. Also ich glaube, das wird sich rentieren für Google. Und ich fände es sehr fantastisch, mit dem Gerät dort vorbeizulaufen und mein Char dort hochzuschicken, ja. Ganz cool. Ja, Samsung Chat On bleibt vorerst bestehen. Ja, ihr habt es vielleicht die Woche über gelesen, da hat es auf einmal geheißen, ja, Chat On wird abgeschaltet, der Messaging Service von Samsung wird abgeschaltet. Das stimmt nicht. Es wurde hier definitiv dementiert durch Sony. The Verge hat es nämlich ja, dieses Statement bekommen von Samsung, dass die gegenwärtigen Gerüchte wegen Chat-On falsch sind und Chat-On wird weiterhin weltweit an die für die Konsumenten angeboten. Bumm. So, das war's dann für das erstmal, denke ich mal, hoffentlich für das Gerücht. Ganz überrascht hätte mich das zwar nicht, weil Chat-On hat es nicht geschafft, sich irgendwohin durchzusetzen, obwohl Chat-On natürlich auch nicht nur für Samsung-Handys gibt, sondern für jedes Android-Gerät. Deswegen hätte ich schon gedacht, dass das etwas sich weiter verbreitet. Das war ja mal die große Hoffnung als Alternative zu Google Talk. Ja, ist aber nie richtig abgehoben, weil die Installation einfach viel zu kompliziert war. Ich habe 10 Versuche gebraucht, bis einmal der richtige Code einkam. Mit dem Code musste man das dann freischalten. Da hat man SMS bekommen. Ja. Mit dem Code musste man das dann freischalten. Und ja, dann war das wirklich ganz, ganz schlecht. Dann kam auch nicht später Hangouts raus, das alle Funktionen von Chat-On eigentlich dann auch hatte. Ja. Und dann war es eigentlich nur die Frage, Hangouts oder, also nicht bei mir, aber bei den Menschen halt, ja, Hangouts oder WhatsApp, ja, oder Facebook Messenger, was nehmen wir da, aber irgendwie Chat-On, ja. Dennoch muss ich sagen, dass es halt doch ein paar hunderttausend, vielleicht sogar noch mehr Menschen gibt, die regelmäßig das Chat-On benutzen, weil das eben bei Samsung-Handys vorinstalliert ist. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, die Leute nutzen das, was vorinstalliert ist. Die sehen Chat-On, ah ja, damit kann man chatten, ja. Ja, wieso bist du nicht bei Chat-On drin? Das ist doch auf unseren Samsung-Handys drauf. Ah ja, Moment, warte mal, zack. So, und schon nutzen die Chat-On. Auch wenn es jetzt sich überhaupt nicht durchgesetzt hat, gibt es doch eine gewisse Anzahl von Menschen, die den Dienst eben nutzen. Und das ist auch, denke ich, der Hintergrund, warum das Samsung nicht einfach so abschalten wird. Denn selbst wenn es nur ein paar hunderttausend sind, diese paar hunderttausend, die wären ziemlich stinkig und hätten dann vielleicht auch Probleme, andere Chat-Dienste zu nutzen. Ja, weil das sind ja die Kandidaten, die einfach das nutzen, was da drauf ist. Und deswegen denke ich, wäre das schon ein PR-Desaster, wenn das Samsung einfach so machen würde. Deswegen nicht. Es wird nicht abgeschaltet, es geht weiter. Chat-On bleibt. Tja, mit CyanogenMod personalisieren. Ja, CyanogenMod geht da jetzt ja ein Stück weiter hier. Und zwar hat es ja große Erfolge gefeiert mit dem OnePlus. Da hat es richtig so einen Auftrieb gewonnen. Ja, ist eine interessante Geschichte, auf jeden Fall, mit dem Weg, den CyanogenMod hier jetzt einschlägt, denn CyanogenMod kündigt Themes an, ja, die eben ganze Customizations, also diese ganze Anpassung, ja, in Personalisierungen umsetzen. Also es soll quasi einfach sein wie das Personalisieren des Gerätes, aber umfangreich sein, als ob man hier das Gerät eben, oder indem man eben das ganze Gerät verändert. Ja. Und hier, CyanogenMod hat offenbar hier auch den Puls der Zeit erkannt, um noch mehr Leute anzusprechen, muss natürlich so ein System einfach werden. Ja. Die, sag ich mal, die Geeks, die Freaks, die haben das natürlich von Anfang an, von der ersten Stunde schon genossen, dieses CyanogenMod, ja. Die ersten Geräte, wo gewootet wurden, und dann kam das Teil, das war natürlich fantastisch, ja. Aber jetzt soll eben auch der kommerzielle Erfolg von CyanogenMod hier weiter forciert werden, und deswegen müssen aber einfache Möglichkeiten gefunden werden, um die Stärken von CyanogenMod Mod eben auch umzusetzen für normale Leute. Ja. Und hier, das ist jetzt der Weg, Personalisierung, ja, und das ist natürlich der große Vorteil. Ja. Und wenn das so umgesetzt wird, dass es eben narrensicher ist und einfach ist, dann werden da sicherlich noch mehr Firmen und nicht nur OnePlus dann dieses als Standardsystem vielleicht nutzen. Ja. Und dann bricht natürlich eine russische Zukunft an für das CyanogenMod-System. Ja, keine große Freude hat OnePlus aber in Indien, denn dort hat sehr zu Unlust von OnePlus CyanogenMod mit dem Hersteller Micromax einen Exklusivvertrag abgeschlossen, dass Micromax die Rechte gewährt, als einziger CyanogenMod auf ihren Geräten zu installieren in Indien. Und ihr könnt natürlich euch vorstellen, wie schlecht das ist, weil OnePlus ja auch nach Indien drängen will. Ja, sollten erstmal die anderen Märkte bedienen können. Aber trotzdem. Und was soll man da jetzt tun? Keine Ahnung. Ja. OnePlus hat aber eine gleiche Ahnung und die möchte dann ein OS vorlegen ohne Bloatware, ja, und basierend auf Android 5.0 und das dann eben auf dem OnePlus installieren. Wird natürlich noch ein bisschen dauern. Da wird es noch einige Bugfixes geben, denke ich, bis das vernünftig läuft. Aber die machen dann jetzt was Eigenes sozusagen, ja, weil sie das eben, die CyanogenMod, nicht machen dürfen. Das ist wiederum ein sehr schlechtes Zeichen für andere Firmen, ja, denn wenn es da einen Exklusivvertrag gibt, ich weiß nicht, wie lange der geht, aber natürlich will heutzutage jeder größere Hersteller auch und auch jeder kleinere Hersteller in Indien seine Geräte verkaufen, weil da ein großer Markt in den nächsten Jahren entstehen wird. Und wenn dann eben CyanogenMod dort nur von Micromax benutzt werden darf, ja, dann ist die Entscheidung für die Hersteller schon eigentlich schon gefallen, dass sie das eben nicht machen, dass sie dann eben CyanogenMod gar nicht nutzen können, ja, für ihre Geräte. Tja, sehr schlecht. Weiß gar nicht, was da der Grund war. So, was wird doch nicht unbedingt gemacht. Müssen die Zahlungen ja ziemlich hoch gewesen sein, ne? Dass man sowas tut mit seinem System. Hm. Naja. HTC Nexus 9 Tablets. Die haben ein paar kleine Qualitätsprobleme bei den ersten Lieferungen, die bei den Benutzern angekommen sind. Meiner Meinung nach nichts Dramatisches. Gut, eine Sache, das ist wirklich nervig. Also zunächst mal die Knöpfe, die sollen also sehr tief im Chassis sitzen von diesem Gerät und deswegen schwer zu bedienen sein. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das nicht sogar gut finde, weil die Tasten hier bei meinem Tablet, die stehen so weit raus, dass ich ständig draufkomme, ohne dass ich die eigentlich betätigen will. Und dann ist mir schon 2-3 Mal passiert, dass ich das Ding auf lautlos gestellt habe, weil ich auf den Volume-Down-Button gekommen bin. Ja, hab's sogar gar nicht gemerkt gehabt. Unfassbar. Und deswegen denke ich, ist das sicherlich ein Problem, das überschaubar ist. Weniger uninteressant dürfte das nächste Problem sein. Da hat sich schon der Jerry Hildenbrand vom Android Center Podcast mal da drüber geäußert, und zwar das sogenannte Light Bleed auf dem Display. Das heißt, die Displays werden ja angestrahlt durch LEDs, ja, und da sind dann manchmal an manchen Stellen eben hellere Flecken so zu merken. Ja, normalerweise sollte das so nicht passieren, aber es passiert eben doch bei einigen Geräten. Und bei einigen HTCs, die eben jetzt früh ausgeliefert wurden, war das offenbar extrem stark. Also der Jerry Hildenbrand hat gesagt, es ist fast für ihn, also es ist fast unbenutzbar deswegen. Ja, es ist einfach zu arg. Das Problem wurde offenbar auch erkannt von HTC. Die neueren Geräte, die dann als Auswahlgeräte ausgeliefert werden, die haben also das Problem weniger. Also es ist noch zu sehen, aber eben nicht so stark wie vorher. Ja. Gut. Wie das einzuordnen ist, das muss dann jeder selbst entscheiden. Leider habe ich noch keine Screenshots jetzt gesehen. Jerry hat mal vielleicht soll ein paar Screenshots veröffentlichen. Dann wäre das besser gewesen. Ja, Black Friday Mania. Auch bei uns hat es ja die Woche über für ziemlich viele Schnäppchen gesorgt. Ja, leider sind die meisten eben jetzt schon vorbei. So dass es nichts nützt, wenn ich euch jetzt sagen kann, was ihr alles verpasst habt. Aber es waren schon ein paar Hammer-Dinger dabei. Zum Beispiel Amazon hat Wert von über 300 Dollar oder Euro im App Store kostenlos angeboten. Also alles Mögliche gab es da. Und viele andere auch. Der Chromecast, den gab es in den USA tatsächlich, glaube 20 Euro oder 15 Euro günstiger, 15 Dollar günstiger. Bei uns immerhin jetzt noch erhältlich, also heute noch auf jeden Fall erhältlich, ja. Wie lange das geht, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall habt ihr bis 31. Januar 2015 Zeit, euer, also dieses besondere Angebot einzufordern, ja. Denn es gibt 15 Euro Guthaben bei Google Play Movies. Tatsächlich, also wenn ihr jetzt einen Chromecast kauft, für 35 Euro im Shop von Google Play Store, dann bekommt ihr 15 Euro Guthaben für Google Play Movies mit dazu. Das sind schon ein paar Filme, die ihr euch dann da angucken könnt. Ja, finde ich super Sache. Ein tolles Geschenk sozusagen dazu. Bei Google Play gibt's auch noch was dafür. Genau, wenn ihr einen Chromecast kauft und das eben aktiviert bis zu diesem Stichtag, dann bekommt ihr auch noch 90 Tage lang kostenlos unbegrenzten Zugriff auf Musik bei Google Play Music All Inclusive. Genau. Also, 90 Tage kostenlos, auch noch mit dabei, Music All Inclusive, ich glaube, das hieß auch mal All Access, ich weiß nicht genau. Ja, das kriegt ihr, wenn ihr einen Chromecast jetzt holt. Ich weiß nicht, wie gesagt, wie lange das Angebot gilt, aber ihr habt Zeit, das einzufordern, eben da bis zum 31. Januar könnt ihr das einfordern. Cool, ne? Also ich meine, da ist ja eigentlich hier für einen Chromecast kaum noch halten, ne? Könnte man doch mal überlegen. Der deutsche Anbieter Linshof will ein Clean Android Telefon herausbringen. Ja, sehr schön, ne? Und zwar im ersten Quartal 2015 soll es soweit sein. Ja. Interessant, dass das von einer deutschen Firma kommt. Ich hoffe, das wird auch was, weil bisher habe ich da leider sehr negative Erfahrungen gemacht. Die Geräte, die hier präsentiert wurden, sehen sehr extravagant aus. So eine angedeutete Diamantform finde ich sehr, sehr schön. Ja, sieht edel aus, vor allem von hinten, ja. Die Form ist zwar ein bisschen ungewohnt im Prinzip, aber gerade deswegen sehr interessant. Und auch die Versprechung mit dem Clean Android, das hört sich doch schon das hört sich doch schon sehr gut an. Ja, wobei man aber hier auch sagen muss, dass die Oberfläche dann mit dem Original Android schon wieder nichts mehr zu tun hat. Also wer unter Clean Android meint, dass es Stock Android ist, der hat sich da getäuscht. Allerdings wird versprochen, no Trialware, keine Ads und keine unnötigen Treiber. Na, hoffentlich sind da wenigstens die nötigen mit dabei. und das Ganze. Ja, die ganzen Leistungsdaten, die sind doch schon sehr, sehr beeindruckend, ja. Das Linshof i8 5 Zoll Android Smartphone und das 10 Zoll Performance Tablet, ja, Tablet wollen sie auch anbieten, haben beide dieselben Leistungsdaten, nämlich einen Octa-Core-Prozessor mit 2,1 Gigahertz, 3 Gigabyte RAM und 80 GB Onboard Storage, wobei die aufgeteilt sind in 64 GB für reinen Datenspeicher und 16 GB sind in einen speziellen Chip gepackt worden für eine Super High Data Rate, ja, um Boot- und App-Ladezeiten deutlich zu verringern. Ja, also ich würde sagen, es hört sich so an, als ob die Apps in diesen 16 GB Speicher liegen und 64 GB dann eben für Daten. Außerdem haben beide Geräte eine 13-Megapixel-Kamera hinten und 8-Megapixel-Kamera vorne. Für ein Tablet ist das äußerst interessant. Das Tablet soll $360 kosten und das Smartphone $380. Das wären natürlich mal Hammerpreise, extrem gute Preise für so eine Leistung. Wahnsinn. Bin ich also schon begeistert von den Daten. Aber jetzt muss man erstmal warten. Wie gesagt, ich bleib skeptisch, solange bis das Teil auf dem Markt ist und getestet ist. Ja, wäre zu schön, um wahr zu sein. Ja, mehr glaube ich, braucht man da nicht mehr drüber zu sagen. Die besten Apps 2014, die gibt's jetzt im Play Store in einer Liste zusammengefasst, schön übersichtlich zum Download. Nur 7 davon sind tatsächlich kostenpflichtig, ja, wenn ich das richtig gelesen habe. Alle anderen Apps sind kostenfrei. Die besten Apps sind also kostenlos. Ja, so sieht das aus, Leute. Ne? Muss nicht immer alles teuer sein. Klar, darunter sind wirklich ein paar Highlights, die aber mehr oder weniger fast jeder schon auf seinem Handy drauf hat, ja. Oder auch nicht, ja. Ich finde es sehr interessant, diese Zusammenstellung, und man kann da sicherlich nichts falsch machen, wenn man das empfiehlt, mal da reinzuschauen. Bitmoji gefällt mir ja besonders gut, ja. Und auch Monkey Chinese Class. Das ist sehr schön. Ja. Wie gesagt, gibt es sehr viele. Secret ist übrigens auch dabei bei der Empfehlung. Camera Zoom FX3. Ja, also das kann ich auch nur unterstreichen. Sehr viele Funktionen. TuneIn Radio ist auch dabei. Das ist bei mir allerdings heute wieder runtergeflogen, denn seit seinen letzten beiden Updates startet sich dessen, läuft im Hintergrund weiter, auch wenn man die Push-Notifications ausgeschaltet hat, und zwar im aktiven Dienst. Es wird also nicht nur beim Booten gestartet und dann in die Cached-Apps reingemacht, sondern es bleibt aktiv in der Benutzung oder in der App-Liste und verbraucht eben damit Speicher und auch Rechenleistung. So, das ist nicht akzeptabel für eine App, die man eben nur dann nutzen möchte, wenn man Radio hört. Ja, vergisst es, ihr seid mit dem Social Network Kram einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ich habe hier die Premium-Version gekauft, aber jetzt suche ich mich nach einem anderen, um der auch die japanischen, diese Windows Media Streams abspielen kann, genau. Gut, also, dann sind wir mit den News am Ende, komme ich gleich zu der Community, die geheime Macht von Google, ein TV-Tipp, den hier der Matt Spike mir geschickt hat, hier in der Community gepostet hat. Genau, jetzt muss ich gerade nochmal den Community-Link hier suchen. Sicherlich ein sehr interessanter Bericht, der aber auch vielleicht eventuell mal wieder so ein bisschen aus der Medienecke kommt. Ja, also ich würde den Bericht auf jeden Fall mit einer Riesenportion Skepsis betrachten. Auf jeden Fall ist es interessant und es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass auch hier tatsächlich Google sehr, sehr viel Macht im Hintergrund natürlich besitzt. Ja. Aber wie gesagt, ich wäre, weil das ein Bericht ist von deutschen Medien, ja, oder beziehungsweise von öffentlich-rechtlichen Medien hier, in das hier verbreitet würde, wäre ich doch sehr, sehr skeptisch und würde das also hier ja immer mit einem Auge darauf mal anschauen, ja. Danke, Matt Spike, für den Tipp. Sicherlich für viele sehr, sehr interessant. Ich würde da auch reingucken. Definitiv. Dann war noch was genau als Nachtrag zu dem PC am TV. Da hat hier der Matt Spike nochmal geschrieben, erstmal, dass er sich auch einen Chromecast gekauft hat mit dem 15€ Play-Gutschein. Ja, ist natürlich cool, ne? Hallo zum Uncast 228. Windows 7 ist nur das Betriebssystem, damit alles läuft. TV geht über eine HD-SAT-TV-Karte mit DVB-Viewer als Software. Ein klasse Programm, was ich seit 2003 benutze. Einmal bezahlen, bis heute kostenlose Updates. Dazu ein super Forum, wo keine Fragen offen bleibt. Außerdem lässt sich das Programm durch Plugins erweitern, sodass fast alles möglich ist. Kann man auch ohne TV-Karte nutzen, Streaming, DVD oder Radio hören übers Web. Schaut's euch mal an. In Klammer, nein, ich bekomme keine Geld für die Werbung. Nein, wenn man von etwas überzeugt ist, dann ist es auch gut so. Und vielen Dank, dass du es auch nochmal gesagt hast, dass es eben nicht über die Windows-Oberfläche direkt läuft, sondern dass es also auch separat laufende Programme sind. Ja. Und also ich selbst habe das ja nicht ausprobiert. Mein Einwurf war halt mehr allgemeiner Sache, weil ich hatte jahrelang auch da einen PC am TV betrieben, was natürlich eben den Vorteil hat, dass man alles abspielen kann, was der PC kann, und das ist jede Menge, ja. Mit diesen Setup-Boxen kann man eben nur die unterstützten Formate abspielen. Früher gab es da sogar schon bei Ogg Vorbis Probleme, heute zum Glück nicht mehr, seit alles auf Android läuft, ja. Das ist natürlich eine Abwägungssache. Wenn die Software gut zu bedienen ist, dann ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Und wenn man einen PC eh schon im Wohnzimmer stehen hat, sowieso. Empfehlung auch, wenn ihr überlegt, statt jetzt diese ganzen Set-Top-Boxen tatsächlich einen PC zu benutzen, ja, dann könnt ihr auch, wenn ihr ein Gerät habt, das nicht mehr ganz so leistungsstark ist, ja, mittlerweile halten die Geräte aber für die Multimedia-Anwendung durchaus stand. Ja. Ich hatte das schon vor Jahren mit einem ausrangierten PC gemacht und der hat das alles anstandslos gezeigt. HD-Auflösung ist ja für einen Computer überhaupt kein Problem mehr. Ja. Und zwar auch schon seit vielen Jahren kein Problem mehr, bildschirmfüllende HD-Videos anzuzeigen. Ja, von daher, wenn ihr ein günstiges, wenn ihr einen anderen Computer kauft, könnt ihr das alte, bevor ihr das wegwerft, vielleicht einen Media-PC umrüsten mit dieser Karte und dann das auch weiterhin benutzen. Ja, also das ist immer so eine Sache, wo ich überlege, das kann man machen. Übrigens auch schön ein Laptop, den man dann einfach bei Bedarf neben das TV-Gerät stellt und einfach mit einem HDMI-Kabel verbindet. Mehr braucht man da nicht. Und wenn man dann die Software, die entsprechende installiert hat, muss man die nur starten und dann geht's los. Ja, auch das ist dann entsprechend gut. Da kann man wahrscheinlich diese HD-SAT-TV-Karte nicht einstecken natürlich, aber es gibt auch, glaube ich, von Technisat, wobei ich da nicht über die Qualität bescheid war, kleine USB-Boxen, die als Satellitenempfänger fungieren und eben über USB angeschlossen werden. Auch das ist dann natürlich für einen Laptop perfekt. Gut. Dann komme ich zur App der Woche. Quell Memento hat es diesmal geschafft. Ein kleines, kleines ist gut, ein Strategiespiel, bei dem man einfach nur eine Kugel entsprechend bestimmten Regeln in zum Ausgang führen muss. Könnt ihr euch schon vorstellen, dass es so einfach natürlich nicht ist. Ja, da muss man bestimmte Mechanismen berücksichtigen, Schalter aktivieren, um dann überhaupt erstmal an den entsprechenden Endpunkt zu kommen bei dem Spiel. Am Anfang ist es bei solchen Spielen sehr gut gemacht, besonders bei Quell Memento. Ihr kriegt ein umfangreiches Tutorial, wo ihr das dann ausprobieren könnt, und die ersten Level sind wirklich also Pillepalle. Ja, könnt ihr super einfach machen. So versteht ihr auch ganz schnell, wie das funktioniert. Dann werden die Levels immer schwerer, ja, und dann irgendwann seht ihr, wo die Probleme liegen. Ja, dass eben dieser simple Mechanismus euch die Haare zu Berge stehen lassen kann, um diesen verflixten Ball endlich ins Ziel zu bekommen. Ja. Dann kommen auch immer wieder neue Elemente dazu, die ihr berücksichtigen müsst, Schalter, neuartige Mechanismen und so weiter und so weiter. Und ruckzuck habt ihr dann auf einmal Levels, die jeder Beschreibung spotten. Ja. Und genau das ist dann der Reiz, das herauszuknobeln, wie das dann geht. Ich habe hier mal bewusst jetzt die kostenlose Version verlinkt. Die könnt ihr mal antesten. Es gibt auch eine kostenpflichtige Version für 2,54 €. Ja. Da gibt es dann wesentlich mehr Puzzles. Also die freie Version, die ich jetzt verlinkt habe, hier, die hat 48 Puzzles zum Lösen. Ja, was schon relativ viel ist erstmal. Weitere Puzzles können dann in der App gekauft werden. Oder ihr holt euch dann gleich die Vollversion. Da gibt es dann 140 Puzzles und 20 geheime Bonus-Levels. Ja, Level. Also das ist doch schon nicht schlecht. Aber wie gesagt, das zum Reinschnuppern reicht ja erstmal die kostenlose Version. Und wenn es euch so gut gefällt wie mir, dann glaube ich, werdet ihr auch hier die Vollversion holen oder die kostenpflichtige Version. Der Soundtrack ist auch sehr, sehr schön gemacht. Die Musik ist auf jeden Fall nicht so nervend, gerade bei solchen Spielen natürlich total wichtig. Aber das kommt natürlich auch auf einen Musikgeschmack an. Lokalisiert auch voll in Deutsch, auch das ist schön. Und auch, dass es die Google Play Services benutzt werden, das heißt Cloud Saves. Ihr könnt also euren Spielstand in der Cloud abspeichern, auf jedem anderen beliebigen Gerät, Android-Gerät, dann weiterspielen an der Stelle. Besonders schön finde ich sowas. Eigentlich sollten das mittlerweile alle Spiele haben, finde ich. Denn gerade jetzt letztens bei dem Upgrade auf KitKat, hier habe ich gemerkt, dass es doch eine Funktion ist, die man sehr, sehr stark vermisst, wenn man sowas macht, wenn man die Spielstände verliert, ja, oder mehrere Geräte hat, auf denen man spielen möchte. Nicht auszudenken, wenn der Star Wars Commander nicht über Google Play funktioniert hätte. Stunden um Stunden wären dann verloren gewesen. Hier werdet ihr auch sehr viele Stunden damit verbringen. Da kann ich euch garantieren. Und deswegen ist es auch super gut, dass eben die Cloud-Saves so funktionieren. Es gibt natürlich auch Achievements. Auch das ist ein schöner Anreiz. Und es werden auch die Xperia Play Controller und Nico Controller unterstützt, sofern ihr sowas habt. Und auch ist Quell Moga Enhanced, diesen Moga Controller, funktioniert also auch sehr schön, ganz toll, vorbildlich. Und deswegen natürlich App der Woche, Quell Memento. Das war's wieder für heute vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos, Kritik, Themenvorschläge habt, nur her damit. Google Plus Uncast Community findet ihr. Einfach oben Uncast eingeben und die Uncast Community dann in dem Dropdown-Window auswählen. Oder ihr schreibt eine Mail. rio@thenetcast.com, rio@thenetcast.com. Die ganzen Links und Informationen zu den besprochenen Themen, das sind ja heute wieder einige wichtige, schwierige Themen, die bekommt ihr natürlich auch auf der Seite uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer darauf achten, die Mehrzahl, ja, thenetcasts.com mit S hinten, schon landet ihr irgendwo anders.